Am 4. Juli teilten die ausländischen Massenmedien mit, dass Genosse Kim Jong-un den Befehl zum Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Fassung 14 erteilte und es vor Ort leitete. Die bedeutenden Massenmedien vieler Länder berichteten darüber mit verschiedenen Titeln, wie Nordkorea gelang der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete. Unter ihnen sind die Nachrichtenagenturen TASS und LIA Novosti, die Zeitungen Rossiyskaja Gazeta, Izvestia, Moskowski Komsomolets, Buzugliat, Novaya Gazeta, Vedomosti und Argumenti i Fakti, die Sender Echo Moskvi und Mayak und die Website Gazeta.ru und das Internetfernsehen Miru24 von Russland, der indische Fernsehsender ND, die Zeitung Times of India und die Nachrichtenagentur Indien-Asien, die Nachrichtenagenturen Kyodo und Jiji, die Zeitungen Mainichi Shimbun, Nihon Keizai Shimbun, Asahi Shimbun und Tokyo Shimbun und der Fernsehsender NHK von Japan und die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internet-Homepages Fanchu Wang und Zhongguo Xinwen Wang von China, der Sender CNN und die Nachrichtenagentur AP der USA und der britische Rundfunk BBC.